Texte verstehen. Übung 5a. Hören Sie den Dialog und ordnen Sie zu. Rudolf, kannst du bitte heute einkaufen gehen? Ja, Mama, mache ich. Was soll ich kaufen? Ich habe eine Einkaufsliste gemacht. Hier ist sie. Und was ist das hier? Ich lese dir die Liste vor. Du kaufst bitte 2 Kilo Äpfel, 1 Liter Milch, 1 Kilo Zucker, Eier, 10 Stück, 4 Flaschen Mineralwasser, 80 Gramm Salami, 1 Dose Erbsen und 1 Tüte Zwiebelsuppe. Hast du dir das gemerkt? Ja, alles klar. Wo ist das Geld? Hier ist das Geld. Die Einkaufsliste ist in der Tasche. Alles klar. Bis dann, Mama.